Zum 37. Jahrestag des Volksaufstandes von Gwangju in Südkorea stellte jüngst die britische Songun-Politik-Studiengesellschaft einen Beitrag ins Internet. Darin betonte man, der Volksaufstand von Gwangju sei ein Ausbruch des langen Grolls und Zorns der südkoreanischen Bevölkerung gegen die USA, quasi Kolonialherrscher Südkoreas, und gegen die südkoreanischen Landesverräter, die den USA folgend das Streben und die Forderung des Volkes mit Füßen getreten hätten gewesen.